Kundgabe 8740. Empfangen am 30.01.1964. Aufklärung über den freien Willen. Ich will euch wahrlich zur Seligkeit verhelfen, solange ihr noch als Mensch über die Erde gehet. Und alle Mittel wende ich an, die euch zur Vollendung führen können. Doch euren freien Willen taste ich nicht an. Denn dieser ist das Merkmal eines göttlichen Geschöpfes, das einstmals aus meiner Liebe hervorgegangen ist. Ohne freien Willen wäret ihr Wohlwerke, die mein Schöpferwille erstehen ließ, die aber tot wären in sich, die nur rein mechanisch ausführen würden, was mein Wille ist. Doch solche unvollkommenen Wesen habe ich mir nicht erschaffen, sondern Kinder meiner Liebe, die wohl auch noch so lange meine Geschöpfe sind, bis ihr freier Wille sie zu meinen Kindern werden lässet, dass sie den freien Willen gänzlich dem meinen unterordnen, obwohl sie selbst ihn auch nach jeder Richtung hin verkehren können. Ihr, die ihr als Mensch über die Erde gehet, ihr hattet euren freien Willen einstmals falsch gerichtet. Er wandte sich von mir ab, und das war euer Abfall von mir. Da aber nichts verloren gehen kann, das von mir seinen Ursprung hat, kehret ihr auch sicher einmal wieder zu mir zurück. Und diesen Weg der Rückkehr zu mir habe ich selbst euch geschaffen. Ihr verhärtetet in eurer Substanz, und ich formte diese Substanz zu Schöpfungswerken verschiedenster Art. Und in dieser Zeit war euer Wille gebunden, das heißt, ihr ginget im Mussgesetz wieder den langsamen Weg aus der Tiefe empor zur Höhe, bis ihr wieder den Reifegrad erreicht hattet, dass euch der freie Wille wieder zurückgegeben wurde und dass ihr diesen nun im Stadium als Mensch recht richten, das heißt, mir wieder zuwenden sollet. Dann unterstellet ihr also ohne Zwang euren Willen dem meinen und gelanget wieder zur Vollkommenheit. Ihr seid aber nun nicht mehr meine Geschöpfe, sondern ihr seid zu meinen Kindern geworden, die in ewiger Glückseligkeit schaffen und gestalten können, mit mir und in meinem Willen, der nun auch der eure geworden ist. Ich aber weiß seit Ewigkeit, wie sich der freie Wille des Menschen entscheidet, und entsprechend ist auch sein Erdenschicksal bestimmt. Immer so, dass er sich recht entscheiden kann, wenngleich der Mensch keinem Zwang unterliegt. Das innere Wollen und Denken wird niemand bestimmen können und von mir aus auch niemals bestimmt oder in eine gewisse Richtung gedrängt werden. Nur wird er immer sich sein Los selbst bereiten, das heißt, er kann den Weg der Rückkehr endlos verlängern, ihn aber auch sehr verkürzen. Einmal aber kehret er sicher zu mir zurück. Solange der freie Wille noch nicht mir gilt, ist der Mensch noch Angehör meines Gegners, der ihn zu Fall gebracht hat. Doch weder ich selbst noch er wirken zwangsmäßig auf den Willen des Menschen ein, ansonsten seine Seligwerdung ewig nicht erreicht werden könnte, denn der freie Wille ist die Ursache des Abfalls gewesen, und im freien Willen muss auch wieder die Rückkehr zu mir erfolgen. Dass ich von Ewigkeit um die Richtung eures Willens als Mensch weiß, berechtigt euch nicht zu der Annahme, dass ich selbst den Seligkeitszustand bestimme, dass ich selbst, das heißt, mein Wille, die Menschen auserwähle zur Seligwerdung oder Verdammung. Eine solche Auffassung widerspricht völlig meinem Wesen, das in sich Liebe ist und Weisheit und Macht. Die Liebe zu meinen Geschöpfen ist so endlos tief, dass sie ständig wirbt um deren Liebe, dass sie alles tut, um in kürzester Zeit eure Seligkeit, euren Aufstieg zu mir zu erreichen. Meine Weisheit kennt auch alle Wege, und mir ist auch alles möglich, nur eines nicht, den Willen meiner Geschöpfe unfrei zu machen, weil dies gegen das Gesetz meiner ewigen Ordnung verstößt. weil ich von mir aus etwas vollkommen Erschaffenes nicht unvollkommen machen kann, was jedoch das Wesen selbst jederzeit kann. Sich zu einem mir gegensätzlichen Wesen verkehren, eben weil es einen freien Willen hat und weil der freie Wille auch das Attribut eines göttlichen Geschöpfes ist und bleiben wird. Denn ob ihr euch auch endlos weit entferntet von mir, ihr könnet Kraft eures freien Willens jederzeit zu mir zurückkehren. Und dann erst werdet ihr den Vollkommenheitsgrad erreicht haben, den ich selbst aber nicht schaffen konnte. Ich konnte wohl aus mir heraus höchst vollkommene Wesen erstehen lassen. Die Wesen aber mussten im freien Willen in der Vollkommenheit verbleiben, obwohl sie auch sich wandeln konnten in das Gegenteil. Also es muss das Wesen selbst diesen hohen Grad der Vollkommenheit anstreben und zu Wege bringen, um dann in Wahrheit ein Kind Gottes zu sein, das nun auch das Erbe des Vaters antreten kann, weil es vollkommen wurde, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Amen.